Hi, mein Name ist Kira, ich bin Autorin und ich veröffentliche schon seit fast 10 Jahren Romance-Bücher. Kira Groh hat Titel wie Alles, was ich in dir sehe, geschrieben, den Beginn der beliebten Alles-Trilogie, erschienen im Löwe Verlag. Und dazu habe ich jetzt mal eine Frage an euch, an ganz BookTok. Hier fragt sie ihre Follower auf der Social-Media-Plattform TikTok bzw. BookTok, was sie gerne lesen würden. Sie hat hier schon fast 400.000 Likes für ihre Posts gesammelt. Das ist der vielleicht schönste Kommentar, den ich jemals bekommen habe. Wenn es um New Adult-Romane geht, wird es schnell emotional, genau wie im Plot dieser noch recht jungen Sparte. Es geht um die Liebe, um die erste große Liebe, leidenschaftliche Liebe, verbotene Liebe, toxische Liebe, unmögliche Liebe, vorherbestimmte Liebe und nahezu jede andere denkbare Form. Und das lesen vor allem junge Frauen. New Adult bezeichnete ursprünglich auch eher eine Zielgruppe als ein Genre. Auch wenn sich der Name zunehmend als Genrebezeichnung etabliert. Einzuordnen irgendwo zwischen Trivial- und Unterhaltungsliteratur. New Adult ist fokussiert auf romantische Gefühle und ist trotzdem erstaunlich vielseitig. Die Geschichten spielen nicht in einer lebensfernen Adelswelt in Cornwall, wie bei Rosamunde Pilcher, sondern im Alltag junger Erwachsener mit typischen Herausforderungen wie Mobbing, Diskriminierung, mentale Gesundheit und sexuelle Selbstbestimmung. Und so haben sie tatsächlich wenig mit den Liebesschnulzen in Heftchenromanen gemein. Es ist ja oft auch so, dass die Autorinnen selbst aus der Zielgruppe, aus der Leserschaft entstammen und wirklich so die Bücher schreiben, die sie einfach selber auch gern lesen wollen. Simon Decaux, Vorstand Programm im Bastei Lübbe Verlag. Wir haben ihn über Videostream im Verlag erreicht, um über seine New Adult Autorinnen zu sprechen. Sie selbst haben ganz engen Kontakt mit dieser Zielgruppe. Auf Veranstaltungen, auf Social Media, und das führt auch dazu, dass wir einfach sehr, sehr viel von den LeserInnen mitbekommen, was für Themen die interessieren, was sie umtreibt. Und das ist natürlich immer etwas, was dann auch wieder in die Bücher ganz stark einfließt. Angefangen hat alles in den USA mit Autorinnen wie Elle Kennedy, Colleen Hoover, Anna Todd und Cora Carmack. Viele haben ihre Manuskripte selbst im Internet veröffentlicht, bevor sich Verlage fanden und sich das Genre etablierte. Hiesige Verlage arbeiten inzwischen immer öfter mit deutschen Autorinnen zusammen. So kommen sie näher an die Lebenswelt der Leserinnen heran. Und die Autorinnen selbst werden zu nahbaren Peers, also Gleichgesinnten. Genau wie die Romanfiguren selbst. Wir haben in der Regel schon eine Liebesgeschichte. Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema, natürlich gerade auch in dem Alter. Aber wir sehen schon, dass immer mehr andere Themen einfach mitverhandelt werden in New Adult Büchern. Also Themen wie Mental Health oder wie Diversitätsthemen, also gerade solche Themen, die sind enorm wichtig geworden. Sie gehören einfach zu der Lebenswelt, die dort beschrieben und abgehandelt wird. Und teilweise werden die Themen auch mal wirklich mehr in den Fokus genommen, so müsste man sagen. Im New Adult-Bereich haben die Protagonistinnen und Protagonisten ihr Elternhaus verlassen, gehen ins College, zur Universität, leben in der eigenen Wohnung, erleben die erste Partnerschaft. Also für uns eine Zielgruppe ungefähr im Kern zwischen 18 und 25 Jahren, aber natürlich sehen wir auch, dass sich ganz, ganz viele auch jüngere oder auch ältere LeserInnen für diese Geschichten begeistern. Für ein wenig mehr exotischen Reiz und eine gehörige Portion Eskapismus siedeln auch deutsche AutorInnen ihre Geschichten gern im Ausland an. Mona Kasten lässt ihre Save Me Trilogie, erschienen bei Lux, in einer elitären Privatschule in England spielen. In Lonely Heart gerät eine junge Podcasterin in den Bann einer Boyband in Hollywood. Sarah Sprintz siedelt die fiktive Dunbridge Academy in Schottland an und erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte im Internat zwischen Riley, die ihre Gedanken beim Dauerlauf sortiert, und Schulsprecher Henry. Die Autorin hat davon einen kleinen Ausschnitt auf BookTok veröffentlicht. Ich laufe, weil es das ist, was ich am allerbesten kann. Aber ich laufe niemandem hinterher, in dessen Leben kein Platz für mich ist. Oft werden auf BookTok auch nur rasant geschnittene Bilder attraktiver junger Menschen aneinander geschnitten, um die Sehnsucht zu wecken, mehr von diesen gut aussehenden Figuren und ihrem vertrackten Liebesleben zu erfahren. Selma ist eine begeisterte, mit 14 Jahren noch recht junge Leserin von New Adult Romanen. Sie liebt die Spannung zwischen den Charakteren und will erfahren, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Dann will man wissen, oh, was passiert, küssen die sich oder treffen die sich, wie denken die übereinander. Die entscheidende Technik, nah ran an die Gefühle, Identifikationsfläche bieten. Am liebsten möchte man nach wenigen Seiten in die Haut der begehrten jungen Frau schlüpfen und an ihrer Stelle zum Date mit dem mysteriösen, attraktiven Arbeitskollegen, Kommilitonen oder Nachbarn gehen. Was einen, glaube ich, auch richtig reinzieht in diese Geschichte, ist, dass oft die einzelnen Kapitel zum Beispiel aus verschiedenen Perspektiven sind. Dann kann man so miterleben, wie zum Beispiel der Junge über sie denkt und dann sagt er, sie sieht wunderschön aus, und in dem Kapitel davor sagt sie aber, boah, heute sehe ich gar nicht schön aus oder irgendwie sowas in der Art. Ich mag gerne diese Gedanken, dass man das so nachvollziehen kann. Früher oder später landen sie dann unweigerlich im Bett, im begehbaren Kleiderschrank oder in der nächtlichen Bibliothek des Internats. Bei manchen Autorinnen sehnen wir es länger herbei, bei anderen geht es öfter und schneller zur Sache. Die meist pastellfarbenen Cover mit der Schnörkelschrift, den Goldpartikeln und Blütenrankenmotiven lassen nicht darauf schließen, dass Leserinnen hier nicht nur Blümchensex erwartet. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn manchmal zu viele Sexszenen sind und das dann so genau beschrieben wird und viel zu oft kommt und zu wenig Geschichte dann ist. In Jugendbüchern, die heute immer öfter Young Adult Romane heißen, verwirrend nah am Begriff New Adult, sind die ersten sexuellen Erfahrungen oft ambivalenter. Unsicherheit und Selbstzweifel überwiegen, wie im echten Leben auch. Liebe ist diverser, manchmal queer, nicht schematisch. In New Adult ist Sex immer aufregend und befriedigend. Nicht selten erlebt in der beliebten Konstellation Bad Boy, Good Girl auch das Mädchen gleich beim ersten Geschlechtsverkehr einen Höhepunkt. Realistische Erfahrungen werden zugunsten einer mitreißenden Projektionsfläche vernachlässigt. Spätestens seit der Erforschung der Spiegelneuronen im menschlichen Gehirn wissen wir, das, was ich beobachte oder was ich in einer Geschichte lese, erzeugt im Hirn einen Widerhall, als würde ich es selbst am eigenen Leib erleben. Die Nervenzellen simulieren die Aktivität. Ich bin mittendrin beim Sex im Whirlpool, leide, wenn der Held sich danach nicht mehr meldet, und weine Tränen der Erleichterung, wenn sich sein Trauma, das ihn von der erfüllenden Zweisamkeit bisher ferngehalten hat, am Ende des Buchs endlich auflöst. Katharsis pur beim Lesen. Die Bücher übernehmen für Leserinnen das Mood-Management, wie es in der Medienpsychologie genannt wird, regulieren und stimulieren also den Gefühlshaushalt. Die Empfindungen der Ich-Erzähler aus beiden Perspektiven ungefiltert mitzuerleben, ist ein wesentlicher Treiber für den hohen Suchtfaktor. Genauso die Happy-End-Garantie. Zunächst steckt erst einmal auch eine große Chance in der Literatur für junge Erwachsene. Man bricht wirklich auf zu Hause in eine neue Stadt, entdeckt quasi diese neue Stadt für sich, verfolgt dort einen neuen Lebensentwurf oder einen selbstbestimmten Lebensentwurf. Das hat ja durchaus etwas sehr Emanzipatorisches. Dr. Manuela Kalbermatten, Literaturwissenschaftlerin am Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die gebürtige Schweizerin meldet sich per Zoom aus ihrem Büro, um von ihrer Forschung über Männlichkeitsbilder in der Jugendliteratur zu berichten. Dann kommt allerdings wieder dieses klassische Romance-Muster ins Spiel, und hier kippen dann die Texte für mich meist eben in eine eher konservativ-restaurative Richtung. Man erfährt ja dann auch meistens nicht mehr viel über andere Interessen und zum Beispiel berufliche Perspektiven und Weiterentwicklung der Figuren, sondern es wird dann alles auf diese neue Beziehung oder eben diesen neuen Liebhaber oder diese neuen sexuellen Fantasien fokussiert. Also das Narrativ verengt sich dann meistens im Lauf der Erzählungen. Die Heldin erfährt in diesem Stadium oft von traumatischen Kindheitserlebnissen ihres Lovers. Der eigentlich warmherzige, sensible junge Mann leidet, hat eine vernarbte Seele, und damit werden später seine eigenen Fehltritte gegenüber der Ich-Erzählerin entschuldigt. Die Frau wird dann ganz klassisch wieder Ressource für seinen Heilungs- und Genesungsprozess. Solche reinen Frauengestalten, die eben dem Mann mit ihrer Liebe helfen, quasi aus seinen dunklen Verstrickungen hinauszukommen und auf dem Weg dahin eigentlich in einer Beziehung ausharren, in denen sie und ihr Begehren, ihre Identität, ihre ganzen Bewegungsspielräume massiv von ihm kontrolliert und überwacht werden. Das ist zum Beispiel so ein Narrativ, was ich äußerst problematisch finde und was in diesen Texten meiner Ansicht nach immer wieder romantisiert wird. 50 Shades of Grey kommt sofort ins Bewusstsein, aber auch ganz aktuelle Stoffe wie Colleen Hoovers Nur noch ein einziges Mal, erschienen bei DTV. Colleen Hoover verarbeitet in diesem Titel und im Nachfolgeband Nur noch einmal und für immer Gewalterfahrungen in ihrer eigenen Herkunftsfamilie. Und so gelingt diese Bearbeitung des bekannten Motivs etwas differenzierter. Auch wenn die Ich-Erzählerin quälend lange braucht, um die Tradition der gewalttätigen Männer zu verändern. Literaturwissenschaftlerin Kalbermatten beobachtet auch Positives am noch jungen New Adult-Trend. Ich finde es bemerkenswert, wie leidenschaftlich, dass junge Menschen eben auf den sozialen Medien über Bücher diskutieren, wie kontrovers sie zum Teil auch darüber diskutieren, animieren andere zum Lesen, haben häufig durchaus einen kritischen Blick auf die Texte. Und die Forscherin freut sich darüber, dass weibliches Begehren viel offener thematisiert wird. Das ist zumindest ein Anfang. Und die erstaunlichen Verkaufszahlen der New Adult-Titel und der Social-Media-Hype scheinen Verlagen und Autorinnen recht zu geben. New Adult trifft einen Nerv. Literaturwissenschaftlerin Kalbermatten hält die Bücher und Reihen für ein Durchgangsstadium in einer typischen Lesekarriere. Es gehört zu jeder Lesebiografie, dass man sehr breit liest und eben halt auch Texte liest, die vielleicht leicht zugänglich sind, in denen Figuren wiederholt auftauchen, wo man Beziehungen eben zu diesen Figuren über längere Zeiträume aufbauen kann. Und dann macht man aber auch andere Erfahrungen. Die ständig wachsende Anzahl an Titeln befeuert die Lesebegeisterung. Vor allem erste Auflagen werden besonders schön gestaltet, mit Farbschnitten beispielsweise. Das aktiviert das Sammlergehen der Leserinnen. Und mit den hübschen Covern in der Hand erkennen sich Lesende an öffentlichen Orten als Teil der gleichen Community und sind stolz drauf. WDR 5